Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 163 mit Idris Muhammad, Fats Domino, Ozzie Johnson, Charlie Schafers, Todd Rhodes, Bill Haley and his Comets, Paul McCartney, The Rolling Stones, Bill Plummer, The Byrds, Dave D. Dozy, Becky McIntitch, Baden Powell, Bola Sechi, Atahualpa Yupanqui, Hubert Sumlin und Nas. Check. Yeah, when it come to sex advice, I'm the one to call if you're a virgin with blue balls or you tear down walls. Not Dr. Rube, call me Dr. Knockboot. Pimped out hats, rock fashionable suits. A class for the youth, sex ed for your head. The do's and don'ts that should happen in the bed first. Oh, run up in a roar, cause you get burnt for sure. Fucking with the typical whore, because rock a rough rider whenever you inside her. Your local bodega is your supplier. And oh, take the pussy if she fighting, cause you saw what happened to Tupac and Mike Tyson. Especially if you lost some hoes is tripe. Get you on a rape charge, have you serving your life. Yo, get a yes confirmation before penetration. You wind up in a police station. Go get with no young bitch and hit it. She PG-13, you rated R, she not permitted. Check for ID whenever chilling VIP with fly shorty PYT. Yo, lie about the cars you got or who you hang with. Frontin' when you barge your watch. Yo, play your game right. If your G's tight, then you can fuck shorty the same night. Yo, trick where you don't have to. You think you ballin', you turn your back, they laughing at you. You don't gotta keep repeating, you a thug, she heard you. In fact, she attracted to your man that heard you. Spend a little dough, only if you know the bitch gross a little something too, bro. Eat the pussy the first night, make her bless you. We call that shit kazoon type. Set the mood right, Bailey's with ice. A cup of thug passion to make everything right, yo. Pop shit like you daddy long dick. When you come fast like FedEx and bust too quick. Hit position she will find interest in. Hit the pussy if that shit's blistering. Hope you're listening, turn up your transistor in. Hot 97, Kiss FM, a BLS. With your hand up a dress, chilling with your girl while you think about your ex. Not too easy, not too complex. I break it down how to address the opposite sex. Problems or questions, I can answer them best. Signing off Dr. Knockboot at your request. Peace. Rest havens. Fuck y'all bitches. Y'all niggas get y'all shit tight. Dr. Knockboot gotta come take y'all bitches from ya. Aight? We out. Don't. I've found my thrill. On Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still. On Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made still, for you were my thrill. On Blueberry Hill, the wind in the willow played love's sweet melody. Eben drei gehörten Aufnahmen stehen in einem engen Zusammenhang. Bei den ersten beiden ist es ja offensichtlich. East Coast Rapper Nas aus Brooklyn, New York City, verwendete 1999 für sein drittes Album Samples vom Drummer Leo Morris, also known as Idris Muhammad. Es beginnt mit Dr. Knockboots, mit Nas als selbsternannten Sextherapeuten. Das Sample ist aus Say What von 1977 mit Idris Muhammad an den Drums und Bandleader Huge McCracken an der Gitarre und als Solo-Gitarrist Eric Gale. Blueberry Hill von Fats Domino aus dem Jahr 1956 scheint nicht so recht dazu zu passen. Das täuscht allerdings, denn dort spielt ein gewisser Leo Morris Schlagzeug, damals 17 Jahre alt und wie Fats Domino waschechter New Orleanser. Mitte der 60er Jahre ging er nach New York City, spielte Jazz und nannte sich danach Idris Muhammad. Der folgende Drummer, Ozzy Johnson, pendelte zwischen Rhythm Blues, Rock'n'Roll und Jazz. Wir hören ihn sogar als Sänger 1956 Fly High Little Birdie und im Jahr danach 1957 als Drummer und Bandleader einer Jazzband in Osmosis. Sick man gets a doctor, a dead man gets a grave. A man without the one he loves just craves and craves and craves. Fly high, little birdie, fly above. And carry this message straight to the one I love. Dear darling, when I see two lovers walking side by side, my eyes get teary, my soul gets dreary, my heart starts in a cry. Message straight to the one I love. Dear darling, I'm so sorry, baby, I didn't realize the things that I was doing were the things that made you cry. Fly high, little birdie, fly high above, and carry this message straight to the one I love. Fly, fly, fly high. Thank you. you wanna leave and to say the things I've said. Fly high, little birdie, fly high above, and carry this message straight to the one I love. Die Grenzen zwischen Rhythm and Blues und Rock'n'Roll waren, demonstriert die Geschichte des Instrumentals Blues for Red Boy. Ende 1948 gelangte das Instrumental in die Top 4 der Rhythm and Blues Charts. Nur ein paar Jahre später wurde es die Erkennungsmelodie für The Moondog Radio Show des einflussreichen Disc-Jockeys Alan Freed, der selbst schon fast Rockstar-Status hatte, bis er über einen Bestechungsskandal in Ungnade fiel. Interpret von Blues for the Red Boy war Pianist und Bandleader Todd Rhodes. Der afroamerikanische Trompeter Charlie Schafers, 1920 bis 1971, war nicht nur ein Cousin des Weltranglistenboxers Ernie Schafers, der unter anderem gegen Muhammad Ali in den 70er Jahren um die WM boxte, sondern vor allem in Bands wie denen von Tiny Bradshaw, John Kirby, Benny Goodman und Tommy Dorsey. Dawn of the Desert wurde erstmalig 1939 von John Kirby eingespielt. Charlie Schäfers war der Komponist und spielte 1954 seine eigene Komposition Dawn of the Desert für das Bethlehem-Label nochmals ein, aber diesmal unter eigenem Namen. Nach Charlie Schäfers gibt es dann echten 50s Rock'n'Roll. Bill Haley and the Comets mit Dim Dim the Lights, aufgenommen für Decca Records. Music and the infinitesimal cares that infest the day fold their tent like the Arab and as silently steal away. Yeah. Thank you. bio, bio, bio, bio. Oh, what a crazy party, all the gang's here too. The beat is really jumping like a kangaroo. I'm full of cherry soda and potato chips, but now I want to get a taste of your sweet lips. So dim, dim the light. Dim, dim the light. Dim, dim the light. Dim, dim the light. Dim, dim the light. Turn down the light. I want some atmosphere. The furniture is bouncing around the room with glee and rocking like a boat upon a stormy sea. But dig, the crazy clock is running wild tonight, but still I haven't had a chance to hold you tight. So dim, dim the light. Dim, dim the light. Dim, dim the light. Dim, dim the light. Dim, dim the light. Dim, dim the light. Turn down the light. I want some atmosphere. Looking at his earrings bouncing off the back. Look at Susie kissing and a hugging Jack. Look at Nancy dancing in her stocking feet. We're all going crazy with the mambo beat. Bio, bio, bio, bio. Well, everybody's really having lots of fun, but honey, as for me, the night has just begun. 'Cause now I wanna tell you things and hold you tight, but how can I do it with a room so bright? So dim, dim the light. Dim, dim the light. Dim, dim the light. Dim, dim the light. Turn down the light. I want some atmosphere. Well, everybody's really having lots of fun, but honey, as for me, the night has just begun. 'Cause now I want to tell you things and hold you tight, but how can I do it with a room so bright? So dim, dim the light. Dim, dim the light. Dim, dim the light. Dim, dim the light. Turn down the light. I want some atmosphere. Noch bevor das letzte Album der Beatles, Let It Be, auf den Markt kam, drängte McCartney 14 Tage davor in die Öffentlichkeit. McCartney, das war ein Soloalbum von Paul McCartney, komplett im Alleingang eingespielt. Ich habe davon Maybe I'm Amazed ausgewählt. Baby, I'm amazed the way you pull me April 1969, also gut ein Jahr vor dem Erscheinen von Let It Be von den Beatles, nahmen die Rolling Stones Monkey Man auf für die Platte Let It Bleed, schon ohne Brian Jones, aber bis auf zwei Titel noch ohne dessen Nachfolger Mick Taylor. Das heißt, alle Gitarren, die man auf Monkey Man hört, stammen von Keith Richards. Seit Mitte der 60er Jahre war unter Popmusikern das Interesse an indischer Musik erwacht und besonders an dem Saiteninstrument Sitar. Irgendwie waren für dieses Interesse auch mal wieder die Beatles mitverantwortlich, aber natürlich nicht nur alleine. 1968 nahm der Kontrabassist und auch Sitar-Spieler Bill Plummer ein komplettes Album für Impulse auf. Bill Plummer and the Cosmic Brotherhood. The Look of Love kam schon öfters in Framas musikalisches Fundbüro vor. Dem 60s Sound bleiben wir treu mit den Birds und Gene Clarks For Me Again, noch aufgenommen vor dem Durchbruch der Band mit Mr. Tambourine Man von 1965. Zu guter Letzt geht es nach Europa. Dave D. Dozy, Becky McIntitch hat 1966 mit Hold Tight einen Hit. Der lief schon in einer früheren Folge von Framats Musikalisches Fundbüro. Nun also die unmittelbare Veröffentlichung danach von Hold Tight, Hideaway. Ich muss sagen, die Band war besser als ihr Ruf, meiner Meinung nach. Vor allem waren die eine gute Liveband, egal ob das in den 60er Jahren im Beatclub war oder 30 Jahre später als Oldie-Band, das kann man ruhig mal erwähnen. Thank you. today. Weiterhin in den 60er Jahren, wechseln aber den Kontinent Südamerika, konzentrieren uns auf Gitarrenmusik auf der Konzertgitarre, zweimal Brasilien, einmal Argentinien. Baden-Powell mit der Band des damals durch Brasilien tourenden US-Schlagzeugers Jimmy Pratt. Devo Se Amor, Es muss Liebe sein, gefolgt von Bola Cecchi Bolido. Es geht dann nach Argentinien der 50er Jahre. Atahualpa Yupanqui, El Llanto, Der Schrei von 1956. Wir verharren bei der akustischen Gitarre und nehmen im übertragenen Sinne einen Saitenwechsel vor, gehen von Nylonsaiten auf Stahlsaiten. In der Praxis sollte man das unbedingt vermeiden, beziehungsweise für Stahlsaiten auch die passende Gitarre zur Hand haben. Im Falle von Hubert Sumlin eine Western-Gitarre. 1964 befand sich dieser auf Tournee mit dem American Folk Blues Festival, unter anderem mit Howling Wolf, Sunnyland Slim, Willie Dixon. Nachdem man in West-Berlin im Sportpalast aufgetreten war, ging es nach Berlin in die Hauptstadt der DDR. Dort trat man nicht nur live auf, sondern die Plattenfirma Amiga hatte für den Gitarristen Hubert Sumlin auch eine Plattensession arrangiert. Ein paar Stücke solo und einige mit Band sollten später auf Vinyl gebracht werden. Wahlweise wurde als Gage Naturalien oder Geld angeboten, mit Ausnahme von Hubert Sumlin, der sich vom Kaviar über Pelzmützen und Sekt alles einverleibte und gegen seine Gage tauschte, bestanden seine Mitmusiker darauf, ihre Gage ausbezahlt zu bekommen. Wer die damalige Devisenpolitik der DDR kennt, kann sich jetzt denken, was kommt. Nämlich wegen strenger Devisenbegrenzung konnten sich die Musiker, die sich vorher noch über Hubert Sumlin lustig gemacht hatten, ihre Gage nicht außerhalb der DDR bringen. Eine Geschichte, die Hubert Sumlin gerne zum Besten gab, die ihm aber selten geglaubt wurde und als eine seiner abenteuerlichen Fantasiegeschichten abgetan wurde. Sogar noch im 21. Jahrhundert, als der Ex-Muddy Waters-Gitarrist Bob Margolin die Story auf seiner Webseite veröffentlichte, um zu demonstrieren, dass Sumlin sich gerne mal solche Dinge ausdachte. So viel dazu und zur Ironie des Schicksals. Jetzt kommt Hubert Sumlin mit Hubert's Blues. Das war Framberts musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.